Kapitel 6 Goethe in Weimar. Am nächsten Morgen besuchte Tim das Goethe-Nationalmuseum und informierte sich über Goethes Zeit in Weimar. Er war sehr beeindruckt, als er sah, wie groß das Haus ist, in dem Goethe von 1782 bis zu seinem Tod im Jahr 1832 gewohnt hatte. Er sah sein Arbeitszimmer, in dem er viele Jahre lang Theaterstücke, Romane und Gedichte geschrieben hatte. Viele Bücher, die Goethe selber noch gelesen hatte, waren mit Lesezeichen markiert. Auch das Bett, in dem er gestorben war, konnte man sehen. Im Museumsshop fand Tim viele Bücher über Goethes Interesse an Botanik. Am Tag zuvor hatte er schon den ältesten Ginkgobaum Weimars gesehen. Hier im Geschäft gab es überall Souvenirs mit Ginkgoblättern, Tassen, Briefpapier, Magnete, sogar Krawatten. Er kaufte einen Bildband von Weimar, den er seinen Großeltern schenken wollte, und ein Buch über Goethes bekanntestes Theaterstück Faust, in dem er vielleicht interessante Informationen für sein Referat finden konnte. Als Tim an der Kasse stand, um zu bezahlen, sah er durch das Fenster nach draußen. »Was macht Opa denn hier?«, dachte er. Sein Großvater ging über den großen Platz vor dem Museum. Er unterhielt sich mit einem Mann, den Tim nur von hinten sehen konnte. Sein Großvater schien etwas nervös zu sein. Als Tim bezahlt hatte und in Richtung Hotel ging, traf er seinen Vater. »Hallo Papa, warst du auch im Museum?« »Nein. Opa hat mich gebeten, einen Blumenstrauß für ihn abzuholen. Das Blumengeschäft ist da vorne in der nächsten Straße. Kommst du mit? Dann können wir danach zusammen ins Hotel gehen, damit wir pünktlich zum Mittagessen da sind.« »Klar, Papa, gerne.« »Warum hat Opa denn die Blume nicht abgeholt?« »Ich habe ihn vor 10 Minuten hier gesehen«, sagte Tim. »Das ist aber merkwürdig. Er hat mir gesagt, dass er keine Zeit hat«, antwortete sein Vater nachdenklich. »So, 50 rote Rosen für Familie Schneider«, sagte die Blumenverkäuferin kurze Zeit später.